Hallo meine lieben Freunde, 8 Videos sind es schon, das 9. kommt. Jetzt kommt die nächste Frage, die geht hier unten noch dazu und dann schlagen wir die Seite um. Und jetzt ist die große Frage, wie vergeben? Also wie genau vergeben wir? Was heißt das im Praktischen? Ich habe ja schon gesagt, vergeben bedeutet loszulassen, das ist das griechische Wort. Den Scheidebrief zu geben, wegzuschicken und darf nicht mehr zurückzukommen. In meinem Buch, Die Kraft zu vergeben, da ist es ja ein Buch, ich denke 200 Seiten oder mehr, wo ich ausdrücklich auch das Thema noch viel besser behandle. Aber ich wollte endlich mal auch einen YouTube-Video, eine Serie hier aufnehmen. Und jetzt zeige ich euch ganz praktisch, was die Bibel uns sagt, wie wir tatsächlich vergeben sollen. Wie schaut das wahrhaftig aus? Und jetzt kommt etwas Schönes, nämlich jetzt kommt die große Herausforderung, das ernst zu nehmen, das anzunehmen, das als Wahrheit zu akzeptieren und danach zu handeln. Weißt du, in dem Augenblick, wo ich etwas wahrhaftig als Wahrheit akzeptiert und anerkannt habe und ich nicht danach handle, und das ist meine persönliche Meinung, in dem Augenblick, wo ich sage, ich erkenne das als Wahrheit an, handle aber nicht danach, entweder bin ich ein Heuchler, der etwas erkannt hat, aber nicht danach lebt, oder ich habe es nicht wirklich erkannt. Dann müssen wir sagen, also ich habe das noch nicht wirklich so erkannt. Und das Erkennen hat ja in Wirklichkeit nicht so viel zu tun mit Offenbarung. Obwohl, ich verstehe das, hier können wir vielleicht ein bisschen in Konflikt kommen. Und ich möchte das erklären. Das Erkennen hat schon manchmal mit Offenbarung zu tun, aber vielmehr mit unserer Herzenshaltung, in unserer Einstellung. Zum Beispiel, viele Leute glauben, der Reinhard hat es leicht, der ist Prophet, der erkennt so viele Dinge, der hat Offenbarungen, Gott weckt ihn in der Nacht auf, mitten in der Nacht hat er Erkenntnisse. Weißt du was, dass die meisten meiner Erkenntnisse, die kamen nicht einfach aus irgendeiner prophetischen Erfahrung, in einer Ekstase oder aus einem prophetischen Traum oder weil Gott mir da gewisse Dinge gezeigt hat. Die meisten meiner Erkenntnisse, die lebensverändert sind, für mich und auch für so viele andere Menschen, denen ich sie lehren konnte, die kamen daraus, dass der Herr einen einfachen, simplen, oft nur sehr leichten kleinen Samen in mein Herz gesät hat und ich dem nachgegangen bin. Ich habe gemerkt, wenn der Herr plötzlich etwas sagt zu mir, wenn ich das einfach ignoriere, auf die Seite tue, nicht ernst nehme, dann wird das nicht zu einer wirklichen Erkenntnis. Zur Erkenntnis wird es, wenn ich sage, das werde ich jetzt wirklich, dem werde ich nacheifern, nachjagen, das studiere ich, das grabe ich aus in der Bibel, dem sinne ich darüber nach, dann kommt die Erkenntnis. Aber die Erkenntnis alleine ist ja nicht das, was uns wirklich verändert. Auch nicht die Anwendung der Erkenntnis, obwohl das eine wichtige Sache ist. Ich bin überzeugt davon, die Anwendung der Erkenntnis, die bringt Veränderung. Das ist mir auch klar. Aber hier ist etwas, was oft vernachlässigt wird, nämlich das Anerkennen. Wir suchen alle mehr Erkenntnis. Wir wollen alle mehr Offenbarung, mehr Erkenntnis, noch ein prophetisches Wort, noch etwas von Gott hören. Aber wie oft hapert es uns am Anerkennen? Und was ist der Unterschied? Anerkennen ist, ich lese es und ich erkenne es als die Wahrheit an. Ich lese es und ich treffe die Entscheidung. Das, was er sagt, ist wahr, also ist alles andere die Lüge. Ich erkenne an, du sagst es so, also muss ich dem auch gehorchen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, als ich sehr, sehr jung war. Ich denke, es war Ende meiner Teenagerjahre, vielleicht Anfang der 20er Jahre. Da habe ich folgende Entscheidung getroffen. Da habe ich gesagt, Herr, jedes Mal, wenn ich irgendetwas in deinem Wort lese und wenn dein Wort mit meinem Leben nicht übereinstimme, dann erkenne ich an, dass mein Leben falsch ist, dein Wort richtig ist. Und mein Leben muss ich deinem Wort anpassen. Ich beuge mich deinem Wort und ich passe nicht dein Wort meinem Leben an. Und das geschieht ja heute so viel. Da humanisieren wir, da kommt der Humanismus rein, da kommt die Diskussion rein, das ist zu radikal, das ist zu verrückt, das ist zu extrem, das kannst du nicht so. Und es ist Zeit, dass wir Christen zurückkommen zu dem Punkt, dass wir sagen, ob ich es jetzt erkenne oder nicht, das ist mal zweitrangig. Erstrangig ist, ich erkenne an, dass Gott das so gesagt hat, also erkenne ich das als die Wahrheit an. Und weißt du, was so meine Erfahrung ist? Sehr oft kommt die Erkenntnis durch das Anerkennen. indem ich mich entschieden habe, anzuerkennen, dass was er gesagt hat, der einzig richtige Weg ist. Durch diese Entscheidung, die ich selbst mache und selbst tätige, anzuerkennen, dass er Recht hat und alles andere Unrecht hat, was dem widerspricht, durch den beginne ich dann auch in diese Erkenntnis hineinzukommen. Und hier ist der nächste Punkt, nämlich wie werden vergeben? Und das zeige ich euch jetzt. Wie vergeben wir? Und hier ist ein großer Unterschied, nämlich was ist vergeben, ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, wie wir das tun. Und hier zeige ich euch die Bibelverse. Dieser Bibelabschnitt hat mir vor vielen Jahren so geholfen. Kolosser 3, Vers 13 und 14, 12 und 13. Kolosser 2, Vers 12 und 13. Okay. Wie vergeben wir? Hier muss ein Fragezeichen her. Wie vergeben wir? Kolosser 2, Vers 12 und 13. Ich lese euch diesen Bibelvers vor und dieser Bibelvers zeigt uns Schritt für Schritt klare Anweisungen, wie wir Christen vergeben. So zieht nun als Auserwählte, Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertraget einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Also, wie sollen wir vergeben? Ganz gleich wie Christus uns vergeben hat, so müssen auch wir vergeben. Das heißt, wir haben nicht nur eine klare Aufforderung im Worte Gottes, die wir als Wahrheit anerkennen müssen, sondern wir haben auch Schritt für Schritt das Modell genau auf dieselbe Art und Weise, wie Christus mir rein hat, wie Christus dir, mein lieber Freund, vergeben hat. Auf die exakt selbe Art und Weise müssen wir vergeben. Bestimmt könnt ihr alle diesen Vers, Johannes 15, Vers 9. Ich liebe und liebe und liebe Johannes 15, Vers 9. Das ganze Kapitel von Johannes 15 finde ich faszinierend und begeisternd. Und im Johannes 15, Vers 9, da sehen wir Folgendes. Da sagt Jesus, so wie der Vater mich geliebt hat, so liebe ich auch euch. Und weißt du, und wenn du hineinschaust in Griechisch, da steht Folgendes drin. Auf die exakt gleiche Art und Weise, wie mein Vater mich geliebt hat, auf die exakt gleiche Art und Weise liebe ich dich. Bedingungslos, nicht verknüpft an meine Leistungen, kann sie mir nicht verdienen. Jesus liebt mich genau gleich, wie er vom Vater geliebt wird. Und was denn, dann kommt oft, wenn ich über diesen Vers gelehrt habe, kommen oft Leute und sagen, ja rein und logisch, dass der Vater Jesus vollkommen liebt. Er war ja ihm unterworfen, er war ja ihm hingegeben. Er hat ja nur für den Vater gelebt. Wie kann er mich so lieben? Er kennt mich doch. Nein, die Bibel sagt nicht, der Vater liebte den Sohn aufgrund dessen und dessen und dessen. Und wenn du auch dieses und jenes tust, auch dann wird dich Jesus lieben. Sondern gleich wie, bedingungslos, voll akzeptiert, voll angenommen, auf die gleiche Art und Weise liebt er uns. Und hier in diesem Vers in Kolosser, Kapitel 3, Vers 12 und Vers 13, hier steht klipp und klar darin geschrieben, dass wir müssen auf die gleiche Art und Weise einander vergeben, wie Jesus Christus uns vergeben hat. Aber hier möchte ich euch jetzt sagen, warum habe ich den 12. Vers dazu genommen und nicht den 13. Vers isoliert rausgenommen, einfach vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Das wäre eigentlich schon genügend. Und ich werde euch sagen, warum. Nämlich, die Bibel sagt nicht, vergebt einander, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch hier. Sondern die Bibel sagt Folgendes. Vergebt einander, wenn einer gegen den anderen noch etwas zu klagen hat. Das heißt, wir sollten zu dem Punkt kommen, wo wir eigentlich gar nicht mehr vergeben bräuchten. Außer es ist mal diese Ausnahme, dass halt doch hier eine Anklage gibt. Aber der normale Christen unter sich, die Geschwister unter sich, Brüder und Schwestern unter sich, wir sollten bei dem Punkt sein, wo wir so leben, wie es in Vers 12 beschrieben wird. Und dann ist das die Ausnahme, dass es noch eine Klage gegeneinander gibt. Was ist die Art und Weise, wie die Bibel uns sagt, dass wir leben sollen? Schau mal, erstens, so zieht nun an als Auserwählte, Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen. Das heißt, die Bibel spricht vom Ausziehen und Anziehen. Das Ausziehen bedeutet, alte Gewohnheiten abzulegen. Das Anziehen bedeutet, neue Gewohnheiten sich anzueignen. Und die Bibel sagt uns, welche Gewohnheiten wir uns hier aneignen sollen. Und wir sehen jetzt in diesen nächsten 2, 3, 4 Minuten, wirst du sehen, wenn wir diese Gewohnheiten uns aneignen, dann gibt es eigentlich kaum noch etwas zu vergeben. Dass wir untereinander unseren Geschwistern vergeben müssen, das ist dann schon und sollte es doch noch etwas zu vergeben werden. Und so steht es auch in anderen Übersetzungen nicht, wenn einer, sondern sollte einer noch etwas gegen den anderen haben. Also das Erste, wir gewöhnen uns neue Gewohnheiten an. Schau mal, interessant, dass der Apostel Paulus sagt, zieht nun an als Gottes Auserwählte. Was habe ich gesagt? Am Anfang könnt ihr euch erinnern, Recht und Freiheit sind zwei verschiedene Dinge. Du bist von ihm auserwählt. Als Auserwählter hast du nicht mehr das Recht, dein Leben so zu leben, wie du möchtest. Er gibt dir die Freiheit, aber das Recht hast du nicht mehr. Dann sagt der Heilige, das heißt, wir sind bereits von ihm geheiligt. Wir sind bereits von ihm auf die Seite gestellt worden, abgesondert, um ein Leben zu leben, so wie es hier beschrieben steht. Wir sind abgesondert für einen ganz einen bestimmten Zweck. Und bevor ich weitermache mit den anderen Punkten, erzähle ich euch hier eine Geschichte. Ich war in Indien mit Debbie vor einigen Jahren. Wir lehrten dort auf einer Bibelschule. Und dann Debbie kam zu mir etwas aufgewühlt. Ich muss dringend auf die Toilette, ich muss dringend auf die Toilette. Hier ist kein Klopapier. Kannst du mir Toilettenpapier besorgen? Und weißt du, die Inder, die verwenden ja kein Toilettenpapier. Wir denken, oh, das ist doch ekelig. Die sagen, wir sind ekelig. Ich habe mit einem dort darüber geredet, der hat gesagt, weißt du, mein lieber Freund, eigentlich, was ihr macht, ist ekelig. Ihr nehmt das Papier und ihr wischt so lange mit eurem Kot herum, bis ihr ähnlich da alles das los habt. Wir waschen uns, wir sind sauberer. Ich dachte, interessanter Aspekt. Auf jeden Fall. Dort gab es kein Papier, aber es gab auf jeder Toilette gab es ein Geschöpf und einen Eimer. Dieser Eimer war nur dazu da, dass man Wasser hineingibt, sich mit der linken Hand dann wäscht und dann mit der rechten Hand den Wasserhahn aufdreht, sich die Hand wäscht, abtrocknet und dann ist alles erledigt. Und dann sagte mir einer dieser Missionare und Bibellehrer dort, sagte mir Folgendes, Reinhard, dieser Wassereimer, der nur verwendet wird, damit man sich den Hintern wäscht, der ist heilig. Ich dachte mir, was heilig? Der ist heilig. Und er sagte, das Wort heilig bedeutet abgesondert für einen bestimmten Zweck. Niemand würde auf die Idee kommen, diesen Wassereimer zu verwenden, um Kaffee oder Teewasser aufzustellen oder eine Suppe zu kochen darin. Denn der ist heilig. Genauso wie der Topf in der Küche heilig ist, niemals würde jemand auch nicht im Notfall auf die Idee kommen, den Teil zu verwenden, um ihn auf die Toilette zu stellen, um sich damit zu reinigen. In dem Augenblick ist dafür nichts anderes mehr brauchbar. Und genauso, das möchte uns Paulus auch vermitteln. Wir sind bereits abgesondert. Wir sind abgesondert, um so zu leben, wie er es uns hier beschreibt in diesem Vers. Um diese neuen Gewohnheiten uns anzueignen und das zu unserem normalen täglichen Lebensstandards zu machen. Darüber mache ich das nächste Mal weiter, denn sonst wird dieses Video viel zu lang. Bald sehen wir uns wieder und tschüss. Wie oft habe ich es gesagt in meinen Lehren und Predigten, wir müssen aufhören, uns als Opfer zu sehen. Niemand ist ein Opfer. Wir sind erwachsene Menschen, wir können vergeben. Wir können Heilung annehmen. Wir können lernen. Hallo, hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid und immer wieder kommen Fragen uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen? Wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt. Wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 2 30-minütigen speziellen Lehre aufgenommen haben, nur für diese